Erster jeder Hohepriester kommt von den Menschen. Er dient den Menschen vor Gott. Er bringt Gott Geschenke und Opfer für Sünden dar. Zweiter, er kann die Menschen verstehen, die Fehler machen. Er ist selbst auch schwach. Dritter, darum muss er Opfer bringen. Er opfert für das Volk und für seine eigenen Sünden. Vierter, niemand wählt sich selbst zum Hohepriester. Gott muss ihn rufen, so wie er Aaron rief. Fünfter, Christus hat sich nicht selbst zum Hohepriester gemacht. Gott sagte zu ihm, du bist mein Sohn. Ich habe dich heute gezeugt. Sechster, Gott sagt auch an anderer Stelle, du bist Priester für immer. Du bist wie Melchisedek. Siebter, als Jesus auf der Erde lebte, betete er. Er bat Gott mit lauten Rufen und Tränen. Gott konnte ihn vor dem Tod retten. Gott hörte sein Gebet und half ihm aus seiner Not. Achter, obwohl er Gottes Sohn war, lernte er Gehorsam. Er lernte es durch sein Leiden. Neunter, so wurde er vollkommen. Er wurde der Retter für alle, die ihm gehorchen. Er bringt ihnen ewiges Heil. Zehnter, Gott nannte ihn einen Hohepriester. Er ist wie Melchisedek. Elfter, wir könnten noch viel darüber erzählen. Aber es ist schwer, es euch zu erklären. Ihr hört nicht gut zu. Zwölfter, ihr solltet jetzt Lehrer sein. Aber ihr braucht wieder Unterricht. Ihr müsst die einfachen Dinge über Gott lernen. Ihr braucht Milch statt fester Nahrung. Dreizehnter, wer nur Milch trinkt, versteht Gottes Wort nicht. Er ist noch wie ein kleines Kind. Vierzehnte, feste Nahrung ist für Erwachsene. Sie haben gelernt, Gut und Böse zu unterscheiden. Ihre Gedanken sind durch Übung stark geworden.